Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot. Du bist grad in meinem Kopf. Du bist grad in meinem Kopf. Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot, ja. Ey, Shawty, hol mir noch ein Shot, ja. Ey, Shawty, hol mir noch ein Shot, ja. Ey, Shawty, hol mir noch ein Shot, ein Shot, ein Shot. Short, keine Drinks. So viel Vibe am Club, doch ich denk nur an dich, ja, ja. Ihr seid nicht auf meiner Wave, ja, zu viel Drip, ja, ja. Wenn ich auf Set, komm, wir machen Party. Baby, heute Abend bist du meine Cardi. Heute Abend, Baby, bist du mit dem Kaiser. Komm, wir treten weiter, ja, ja, ja. Hol mir Shots, hol mir Shots. Ohne dich, Baby, ja, bin ich lost. Baby, ja, dein Körper viel zu krass. Für dich hab ich immer Platz in meinem Herzen, ey, wie in meinem Loft. Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot. Du bist grad in meinem Kopf. Du bist grad in meinem Kopf. Shawty, hol mir noch ein Shot. Shawty, hol mir noch ein Shot.